Straße trampelt irgendwo hin. Ich zähl am Himmel die Sterne, wenn auch ohne Sinn. Ich tanze auch mal allein, wenn ein Lied mir gefällt. Whoa. Und mal mir an die graue Kellertür eine bunte Welt. Auch gern heute mit dir ein bisschen bummeln gehen. Die ganze Nacht, das wäre schön. Wenn morgen auch niemand weiß, ob wir uns jemals wiedersehen.